Hören Sie nun Stielauge, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Per Christian Jersild, der 1935 in Katrineholm in der schwedischen Provinz Sörmland geboren wurde und zunächst als Mediziner tätig war, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Inzwischen sind von ihm über 30 Bücher erschienen, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Jersild gehört zu den am meisten gelesenen Autoren Schwedens und setzt sich in seinen meist fantastischen Werken oft mit sozial- und gesellschaftspolitischen Fragen auseinander. So auch in Stielauge, einer gar nicht so fernen Wissenschaftsutopie, die die ethischen Grenzen der Medizin auf intelligente und spielerische Weise betrachtet. Essenszeit. Ich sehe das Mädchen zwischen den vollgestellten Labortischen näher kommen. Sie trägt einen grünen, knöchellangen Kittel, einen Mundschutz aus gepresstem Kunststoff und eine alles andere als kleidsame Mütze aus Krepppapier, die aussieht wie eine Badekappe aus den 20er Jahren. Ihre Hände stecken in gepuderten Gummihandschuhen. Sie hat sie über der Brust gekreuzt und schiebt den chromglänzenden Wagen mit dem Bauch. Auf dem Wagen stehen die Flaschen und Behälter, zugedeckt mit einem grünen Tuch. Ich kann nur geradeaus sehen. Als sie wieder in mein Blickfeld kommt, ist sie ganz nahe. Sie nimmt eine große Zange und hebt den Deckel vom Aquarium. Sie hantiert mit den Flaschen auf dem Wagen. Mit einer Pipette saugt sie eine rosa Flüssigkeit auf. Das ist mein Frühstück. Sie taucht die Pipette ein und lässt das Frühstück auf mich herabtropfen. Nach einigen Minuten spüre ich die Wirkung. Dies ist der schönste Moment des Tages, wenn sie sich über mich beugt und mir neue Kraft einflößt. Nach der Nährlösung entleert sie noch 4 kleinere Pipetten in mein Aquarium. Ich nehme an, es sind Vitamine und Spurenelemente, vor allem Zink. Zink macht intelligent. Wenn alles erledigt ist, reguliert sie die Sauerstoffzufuhr und den Tauchsieder. Nun erwarte ich die Visite. Da ich im Wasser schwimme, höre ich nichts. Und so werde ich stets überrumpelt. 3 Personen in weißen Kitteln stehen plötzlich in meinem Blickfeld. Ein älterer Mann, eine Frau in mittleren Jahren und ein junger Mann. Ich habe sie den Professor, die Dozentin und den Medizinstudenten getauft. Der Professor trägt keinen Mundschutz, so ist sein Gesicht das einzige, das sich nackt zeigt. Seine Züge sind breit und vertrauenerweckend. Die Dozentin ist käsebleich und hat den Mundschutz wie ein Zelt über die Nasenspitze gestülpt. Der Medizinstudent hat den Mundschutz bis zu den Augen hochgezogen. Der Professor lächelt aufmunternd und spricht dann zu den beiden anderen. Gierig versuche ich, ein paar Worte aufzuschnappen. Mittlerweile kann ich ganz gut von den Lippen ablesen, aber er dreht sich zur Seite. Als die Visite das Zimmer verlässt, bereite ich mich auf ein Vormittagsschläfchen vor. um die Zeit herumzukriegen. Da passiert etwas Ungewöhnliches. Das Mädchen kehrt zu mir zurück. Sie schleppt einen mittelgroßen, viereckigen Spiegel. Vorsichtig hebt sie ihn hoch und stellt ihn vor mich hin. Ich komme ins Bild. Es ist kein erbaulicher Anblick. Von einem Gesicht zu reden wäre übertrieben. Ich bin ein nacktes Gehirn, das in einem Aquarium schwimmt. Sie haben alles entfernt, was ich nicht brauche. Den Körper, den Hals, das Gesicht, den Schädel, die Augenmuskeln. Aber ein Auge durfte ich immerhin behalten. Es sitzt wie ein kleines bemaltes Ei an seinem Stiel vor dem Gehirn. Ich kann gut sehen, aber nur geradeaus. Aus irgendeinem Grund haben sie auch die Ohrmuscheln belassen. Sie hängen traurig zu beiden Seiten der faltigen Gehirnhälften herab. Vielleicht dienen sie als Stabilisatoren wie Flossen oder Kiele. Alles in allem sehe ich aus wie eine verschnörkelte Qualle mit einem aufgesperrten Emailauge. Als ich mein Spiegelbild sehe, ekelt es mich. Es fällt mir schwer, ein solches Aussehen zu akzeptieren. Aber ich versuche mir einzureden, dass ich mich freue. Hat man so lange im Ungewissen geschwebt, dann ist es ein großes Geschenk, eine äußere Identität zu bekommen, ein Aussehen. Um mich in Gang zu halten, braucht man nicht mehr als ein paar Taschenbatterien von 1,2 Volt. Die Wasserlösung, in der ich schwimme, muss völlig steril sein, sonst könnte es passieren, dass Moos auf mir wächst. Die Temperatur darf nur um wenige Grade schwanken. Wenn es zu warm wird, kann meine Fantasie mit mir durchgehen. Wird es zu kalt, falle ich in einen Betäubungsschlaf. Wie kann ich das alles wissen? Ich, der ich nicht einmal weiß, wie ich heiße, wie alt ich bin und welches Geschlecht ich habe. Die Antwort lautet: Als man meinen Körper amputierte, wurde etwa ein Kilo Gehirnmasse freigestellt, die zuvor von banalen Körperfunktionen beansprucht wurde. Indem ich das befreite Gewebe für eine intellektuelle Tätigkeit benutze, rechne ich damit, mindestens 5-mal so intelligent zu werden wie ein normaler Mensch. Abgerundet ergibt das einen Intelligenzquotienten von 600 Einheiten. Außerdem habe ich ein ewiges Leben. Im Prinzip. Ein gewöhnliches Gehirn altert und stirbt aufgrund der schlechten Blutversorgung. Doch ich habe keine Blutgefäße mehr. Stattdessen plätschert die 37 Grad warme Flüssigkeit frei durch die Kanäle und Hohlräume. Ich glaube, es ist eine Übertreibung, von ewigem Leben zu sprechen. Selbst bei perfektester Pflege muss irgendwann ein Missgeschick geschehen. Sie können das Aquarium fallen lassen oder der Blitz kann ins Stromnetz einschlagen. Deshalb rechne ich nicht mit dem ewigen Leben, sondern mit einer faktischen Überlebenszeit von 800 Jahren. Also etwas mehr als mein Intelligenzquotient. Mein Gedächtnis haben sie mit Elektroschocks weggepustet. Die größte Bedrohung kommt daher nicht von außen. Da ich alle Orientierungspunkte beraubt bin, muss ich mich ständig an das Wenige klammern, was noch da ist. Tag und Nacht liege ich auf der Lauer. Fällt eine einzige Masche im Gewebe, kann jeder Beliebige mich aufdröseln wie einen Faden. Die Wanduhr geht auf 7 zu. Das Mädchen kommt am Behälter mit destilliertem Wasser vorbei und schwenkt in meine Richtung ein. Die Hände über der Brust gekreuzt, wie üblich. Den Wagen schiebt sie mit dem Bauch. Wie üblich. Aber das Gesicht ist nicht wie sonst. Sie trägt keinen Mundschutz. Mein Herz klopft heftig. Ihr Gesicht hat nichts Bemerkenswertes. Die Stirn ist wegen der Mütze nicht zu sehen und auch die Augenbrauen wären nicht zu sehen, wenn sie sie nicht mit einem schwarzen Stift nachgestrichelt hätte. Die Augen sind grau-grün, doch sie haben etwas von ihrer Intensität verloren, nun da sie nicht mehr das einzig Sichtbare sind. Nachdem der Mundschutz weg ist, werden sie von einer schmalen Nase, einem großen Mund mit vollen Lippen und kindlichen Pausbacken gestört. Bald bin ich satt und bekomme meine Vitamine und Spurenelemente. Während ich das Essen verdaue, steht sie vorgebeugt da und schaut mich erwartungsvoll an. Noch nie sind wir einander so nah gewesen. Was mir in diesem Augenblick am meisten von meinem alten Körper fehlt, sind die Zähne. Ohne Zähne kann man nicht lächeln. Wie soll ich mich ihr verständlich machen? Vor allem möchte ich eines wissen, wie ich heiße. Ich konzentriere mich auf die Frage, wie heiße ich? Sie sieht ein wenig konsterniert aus, als höre sie ein sehr fernes Geräusch, eine kaum vernehmliche Grille. Dann beugt sie sich noch weiter vor. Wie heiße ich? Zögernd beginnt sie, ihre Lippen zu bewegen. Ich lese und es kommt durch. Die Gedankenübertragung funktioniert. Sie lacht verwirrt, sie freut sich. Wir haben etwas gemeinsam entdeckt, einen Bereich unserer Sinne, von dem wir nicht glaubten, dass es ihn gibt. Dann beugt sie sich ganz nah zu mir, so nah, dass ich fürchte, sie könnte Lippenstift auf das Aquarium schmieren. Sie formt die Lippen zu einem Kuss. Mir wird wieder warm. Aber ein Kuss ist nicht das, was ich will. Ich will eine Antwort. Wie heiße ich? Es ist kein Kuss. Es ist der Anfang des Wortes, der aussieht wie ein Kuss. Welche Namen beginnen wie Küssen? A, B, C, D. Die Antwort lautet Y. Y, sagt sie also. Ich bin ziemlich erstaunt. Ich habe mir vorgestellt, dass ich eine Nummer trage, eine Zahlenkombination. Und außerdem habe ich angenommen, das Personal hätte einen Kosenamen für mich. Warum nicht Klümpchen oder Genie? Mein Name ist Y. Y ist der 20. Buchstabe des griechischen Alphabets. Ein ziemlich edler Name. Ein Name für einen Staatsmann. Aber ich bin nicht ganz hinter dem Mond. Wenn Sie mich auf den 20. Buchstaben des Alphabets getauft haben, bedeutet das wahrscheinlich, dass es vor mir einen Alpha, einen Beta, einen Gamma und so weiter gegeben hat. Wo sind Sie? Sind Sie ihnen missraten? Sind Sie koaguliert? Hat man meine 19 Vorgänger durch den Ausguss hinuntergespült? Unsere morgendlichen Schäferstündchen haben sich seither erheblich ausgedehnt. Wenn ich satt bin, holt sie sich einen Hocker, nimmt eine Plastiktasse und eine Dose Pulverkaffee und gießt heißes Wasser aus dem Hahn des Abzugsschranks auf. Dann sitzt sie da und stützt ihren Ellbogen im Schrank auf. Zwischen den Schlucken aus der Kaffeetasse schaut sie mir gerade ins Auge. Und wir üben uns darin, Gedanken zu übertragen und von den Lippen abzulesen. Wie heißt du? Beginnt sie programmgemäß. Y, wie der 20. Buchstabe im griechischen Alphabet. Und wie heißt du? Na. Darüber müssen wir jedes Mal lachen. Heißt du wirklich Mama? Frage ich sie durch Gedankenübertragung. Emma. Ich liebe Emma. Darüber muss sie so lachen, dass sie fast ihren Kaffee verschüttet. Lauter und lauter lacht sie jeden Tag. Zwischen uns beginnt es ernst zu werden. Bisher haben Emma und ich die Gedankenübertragung nur über kurze Entfernungen ausprobiert. Eine dünne Glaswand, das Aquarium also, scheint kein Hindernis zu sein. Aber wie ist es mit Türen, Betonwänden, Treppenhäusern, Aufzügen? An einem besonders miesen Vormittag verspüre ich plötzlich den Wunsch, sie bei mir zu haben. Obwohl ich nach dem Schwimmen ermattet bin, strenge ich mich aufs Äußerste an und übertrage: Emma, Liebste, komm her. Dann warte ich, geduldig wie ein Troubadour unter dem Balkon der Jungfrau. Hat sie mich gehört? Hat mich auch jemand anders gehört? Soll ich es riskieren, noch ein Ständchen darzubringen? Ich tue es, auf die Gefahr hin, dass alle Soldaten des Schlosses angestürmt kommen. Emma, mein Alles, ich habe Sehnsucht, ich habe Sehnsucht. Atemlos kommt Emma von links herein. An den Händen trägt sie dicke Handschuhe und über dem Kittel eine Gummischürze. Sie ist so ärgerlich, dass ich kaum ablesen kann. Ich werbe den Ratten. Was willst du? Ich brauche Hilfe, Emma. Womit denn? Ich bin mit den Ratten beschäftigt. Was wollen Sie, der Professor und die anderen? Was wollen Sie, dass ich tue? Kooperieren. Aber wie? Das kannst du dir doch selber denken. Übrigens darf ich mich da nicht einmischen. Jetzt gehe ich zurück zu den Ratten. Nein, nein. Emma, du bist die Einzige, der ich vertraue. Tu, was sie sagen, wenn du nicht zum Psychiater willst. Das ist der einzige Rat, den ich dir geben kann. Grüß die Ratten. Sage ich viel zu matt, als dass es sie erreichen könnte. Wenn ich nicht zum Psychiater will? Ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Ich bin doch schon beim Psychiater gewesen. Ich erinnere mich nicht an Einzelheiten, aber ich weiß. Vielleicht war es in einem früheren Leben. Am Grunde des Gehirns, unten im Kiel, liegt Gerümpel aus einer anderen Zeit. Aus dem Haufen der ausrangierten Erinnerungen gärt ein Bild hoch. Ein Krankenzimmer, vom Bett aus gesehen, das Ich gelähmt auf dem Rücken, nur die Augen sind beweglich. Eine Frau in Schwarz kommt herein, nickt an der Tür, holt sich einen Stuhl, setzt sich ans Bett und berührt meine Wange. Ich habe kein Gefühl in der Wange. Aber wenn ich nach rechts schiele, kann ich ihre Hand sehen. Ich bin beim Psychiater gewesen. Die Dozentin ist nicht nur eine Frau, sie ist auch Psychiaterin. Immerzu hat sie sich schräg hinter dem Professor gehalten und ihm die Ohren vollgeblasen wie ein zweiter Richelieu. Die Dozentin, Psychiaterin und ich haben keine tiefere Beziehung. Es liegt an meinem Misstrauen. Solange ich nichts über den Zweck meines Aufenthalts in diesem Aquarium erfahre, kann ich mich nicht öffnen. Als sie zu mir kam, wurden die Jalousien heruntergelassen wie bei einer Seance. Danach schlossen sie den EEG-Apparat an, der meine Gehirnströme abliest. Dann setzte sich die Dozentin-Psychiaterin auf einen Hocker und fing an, mir Bilder zu zeigen. Auf einem großen Bildschirm zeigte sie mir die sattsam bekannten Rohrschachkleckse. Ich fühlte mich fast die ganze Zeit über ruhig. Ich weiß, dass mein Innerstes nicht auf so grobe Taschenspielertricks hereinfällt wie Elektroenzephalographie. Doch nach einer halben Stunde, als ich langsam ermüdete, überkam mich eine nagende Unruhe. Kann ich ganz sicher sein? Vielleicht sind die Forscher intelligenter, als man denkt. Vielleicht führen sie mich systematisch hinters Licht. Vielleicht. Es gibt so viele vielleicht. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich die Psychiaterin angeschrien: Gebt mir meine Vergangenheit zurück. Solange ihr mich hier im Aquarium im Ungewissen schweben lässt, werden wir nichts erreichen. Wenn ihr meinem Gehirn etwas abgewinnen wollt, muss das zu meinen Bedingungen geschehen. Muss es? Ist das nicht nur eine Beschwörung? Ein eitler Wunsch, ein Selbstbetrug, der vergebliche Glaube an die Freiheit des Geistes? Zuweilen, wenn ich mich verwässert und versumpft fühle, wünschte ich, in einer Eiche zu wohnen wie das heilige Orakel von Dodona. Durch dieses Orakel hat Zeus gesprochen. Das Windesrauschen im Wipfel der Eiche war die Form, in die seine Worte sich kleideten. Eine Form, die sowohl mein übersteigertes Selbstgefühl befriedigen würde, als auch mein Interesse für Natur und Poesie. Wenn ich nicht das Orakel in der heiligen Eiche sein darf, könnte ich mir als etwas weniger attraktive Alternative vorstellen, mich als Orakel des Zeus Ammon in der libyschen Wüste anheuern zu lassen. Dort tut der Gott seinen Willen durch die Schwankungen eines Götterbildes kund, das von einer Prozession getragen wird. Doch diese Aufgabe würde ich nur zögernd übernehmen, da ich seit jeher zur Reisekrankheit neige. Ich bin auf meiner zweiten Reise unterwegs. Mein Aquarium haben zwei schnaufende Wärter auf den Schreibtisch der Psychiaterin gestellt. Zuerst platzierten sie mich, vermutlich aus alter Gewohnheit, auf der Ledercouch. Jetzt sitzt sie mit einem taubstummen Buch auf dem Schoß da und versucht, sich durch Zeichensprache verständlich zu machen. »Wie geht es?«, signalisiert sie. »Was soll ich antworten?« »Ich habe keine Gliedmaßen, um damit Zeichen zu machen.« »Du wirkst niedergeschlagen«, bedeutet sie. »Das ist völlig richtig. Ich bin zwar einigermaßen misstrauisch gegenüber meinen Erinnerungen. Ich weiß ja, dass sie mein Gedächtnis entmagnetisiert haben. Aber jetzt habe ich Bilder in einer inneren Dunkelkammer. Bilder, die Erinnerungen sein müssen. Warum würde ich mich sonst so aufregen?« Ich erinnere mich, dass ich in einem Bett liege. Nein, es ist kein gewöhnliches Bett, es ist ein Respirator. Ich bin dem Rhythmus der Maschine völlig unterworfen. Ich versuche mich zu entspannen und den Respirator für mich atmen zu lassen, aber die ganze Zeit summt es in meinem Kopf. Wenn nun eine Sicherung durchbrennt. Nun erinnere ich mich, neben dem Respirator sitzt eine Frau. Es ist dieselbe Frau, die jetzt mit dem taubstummen Buch auf dem Schoß vor mir sitzt und mit ihren mageren Fingern herumfuchtelt. Aber als sie am Respirator saß, hat sie nicht gefuchtelt. Da hat sie dicht an meinem Ohr gewispert. Wir haben uns öfter gesehen. Sie wusste alles über mein Leben. Sie war sehr eifrig. Eines Abends machte sie mir einen Vorschlag. Ich erinnere mich an jedes Wort. »Wir können dich von deinem Körper befreien«, sagte sie. Ich wollte sofort mit Ja antworten, aber sie hielt mich zurück. Sie bat mich, die Situation genau zu überdenken. Ich glaube, wir hatten etwa 10 Gespräche, bevor sie mein Ja akzeptierte. Jetzt will ich mich nicht weiter erinnern. Ich will mich durchaus nicht erinnern, wie und warum ich im Respirator gelandet bin. Ich habe zugelassen, dass sie mich, das heißt mein Gehirn, aus meinem unbrauchbaren Körper nahmen und in ein Aquarium steckten. Ich weiß, dass ich dankbar sein sollte. Sie bittet mich, ihr ein Zeichen zu geben. Aber ich schüttle hektisch den Kopfklumpen. Indem ich unregelmäßig mit den Ohrenflossen paddle, bringe ich mich dazu, vor und zurück zu pendeln. Das Schütteln nimmt immer mehr zu. Ich kann es nicht mehr stoppen. Das Wasser gerät in Aufruhr. Schließlich greift sie mit ihren unbehandschuhten Händen zu, um mich zu bremsen. Dann geht sie aus dem Zimmer. Ich liege da und starre die Wasserlachen an, die sich auf der Schreibtischunterlage ausbreiten, vom Kalender aufgesogen werden und dann einen Flussarm aussenden, um die Bleistiftschale zu umspülen. Als sie mit dem Professor wiederkommt, bin ich ganz ruhig. Er betrachtet mich durch eine Lupe, die er an einer schwarzen Kordel um den Hals trägt. Er dreht mir das Profil zu, während er redet, und daher kann ich nur von der rechten Lippenhälfte ablesen. Trotzdem weiß ich, wie die Ordination lautet. Erneute Behandlung mit Elektroschocks. Ich taste ein wenig an meiner letzten Erinnerung herum. Die Frau in Schwarz kommt herein, die Psychiaterin steht auf und grüßt, dann verlässt sie rasch den Raum, während die Frau in Schwarz sich auf die Bettkante setzt. Sie berührt mein Gesicht, ohne dass ich es spüren kann. Erkennst du mich? Ich erkenne das Gesicht, aber ich weiß nicht recht, wo ich ihn hintun soll. Er wiederholt die Frage und ich möchte antworten, weiß aber nicht wie. Ich tue ein paar Schläge mit den Ohren. Ich wusste gar nicht, dass ich mit den Ohren wedeln kann. Und nicke auf diese Weise bejahend. Man nennt mich den Professor. Aber eigentlich heiße ich George. Ich nicke, verneige mich und versuche, mir den Namen zu merken. Es bereitet mir Schmerzen, wenn ich mich zu erinnern versuche. Der Kopf fühlt sich so durchgerüttelt an, als wäre ich gegen eine Wand gerannt. Morgen geht es dir besser, sagt der Mann namens George. Eine junge Frau kommt zu mir her und lächelt mich an. Sie hat eine schmale Nase und einen Schmollmund. Sie beugt sich zu mir herunter und sagt: Hallo, ich bin Emma. Aber daran kannst du dich jetzt nicht erinnern, nach den Elektroschocks. Emma und George. Ich nehme mir vor, mir die Namen zu merken. Ich würde gern dem Paar auch einige Fragen stellen, aber ich schaffe es nicht herauszubekommen, wie das zu machen wäre. Es fühlt sich so an, als hätte ich einen Mund. Im nächsten Moment ist der Mund wie weggeblasen. Nur lauwarmes Wasser plätschert gegen den Gaumen. Es ist Sonntag. Einer der Aushilfswärter hat mich gefüttert. Dann kam George herein und schloss die Tür sorgfältig hinter sich. In der linken Hand trug er seine gewöhnliche halbmondförmige Lesebrille, in der rechten die schwerere Hörbrille mit schwarzen Bügeln. Seit sie mir Antennen einoperiert haben, können wir direkt miteinander sprechen. George setzte sich zurecht, nahm die Hörbrille und passte sie so genau an wie vor einem Violinkonzert. Ich störe doch nicht. Aber ich bitte dich. Das Traurige ist, dass man als Chef niemanden hat, dem man sich anvertrauen kann. Wir haben hier ein gutes Arbeitsklima, einen ausgezeichneten Teamgeist. Aber trotzdem musst du verstehen, Y, dass man einem Untergebenen nicht alles erzählt. Kann ich mich auf deine Diskretion verlassen? Nein. Nein? Das weißt du selbst am besten. Woher soll ich wissen, wie weit mein Gedankeninhalt dem Datenschutz unterliegt? Du und deine Mitarbeiter, ihr könnt vielleicht direkt in mich hineingehen, wie in eine Magnetbank, wenn ihr nur den richtigen Datenschlüssel habt. Utopien, lacht er. Bis jetzt hat noch keiner es geschafft, direkt in dein Herz hineinzuspähen. Aber was ist mit meiner Erinnerung? Derentwegen ich die Elektrobehandlung bekomme? Damit ist jetzt Schluss. Wir haben nicht das erreicht, was wir erhofften. Nämlich? Einfach ausgedrückt, freie Rindenkapazität. Wir dachten dummerweise, wenn wir dein Gedächtnis entmagnetisierten, würden freie Flächen übrig bleiben. Dann bleibe ich also künftig von den Schocks verschont. Wenn es ginge, würde ich dir darauf die Hand geben. Nein, wir waren auf dem Holzweg, wie man so sagt. Sicherlich können wir zumindest Stücke deiner Erinnerungen wegschießen. Aber die Lücke hat eine enorme Fähigkeit, sich mit Pseudo-Erinnerungen, freien Fantasien zu füllen. Aber wir wollten doch nicht von mir reden. Da heute Sonntag ist, können wir stattdessen von mir reden. Ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll. Lass mich etwas Persönliches erzählen. Wir alle tragen einen Traum in uns, nicht wahr? Wenn du in Paris gewesen bist, Y, hast du bestimmt das Musée de l'Homme besucht. Ein Mekka der Anthropologie, möchte ich behaupten. Dort gibt es alles, von Hottentottenfrisuren bis zu polynesischen Kanus. Aber ich möchte den inoffiziellen Teil empfehlen. Wenn man eine Vorliebe für das Makabre hat, kann man die Sammlung von Schrumpfköpfen aus Neuguinea besichtigen. Aber hinter der Kollektion von Köpfen in Spiritus gibt es etwas viel Interessanteres. Die erlesenste Sammlung von hervorragenden Gehirnen auf der ganzen Welt. In Spiritus? Hauptsächlich in Formalin. Einstein haben sie natürlich nicht. Sein Gehirn liegt angeblich in einem Einwegglas unter einem Kühlschrank in Wichita. Aber dafür gibt es andere, zum Beispiel Paul Broca. Es war Broca, der das Sprechzentrum im Gehirn des Menschen entdeckt hat, Y. Der größte Neuroanatom des 19. Jahrhunderts. Ein Newton der Neurologie. Mittlerweile können wir mit jedem Jahr immer mehr begrenzte Gehirnregionen mit ihren Funktionen ausfindig machen. Und es war Brocker, der damit anfing. Du hattest einen Traum. Wir alle tragen einen Traum in uns. Meine Mitarbeiter würden lachen oder verlegen grinsen, wenn ich ihnen meinen Traum anvertraute. Der Nobelpreis hat seinen Status verloren. Er ist zu einem Gruppenpreis geworden. Es gibt ein feineres Nadelöhr. Nach dem Tod auf demselben Regal stehen zu dürfen wie Brocker. Das Mädchen, das mir zu essen gibt, heißt Emma. Mein Schädel ist voll von gierigen jungen Vögeln, die nach neuen Erinnerungen schreien. Ich stopfe ihnen Emma in die Schnäbel. Emmas Gesicht mit der schmalen Nase und dem Lippenstift verschmierten Mund. Dann teile ich Emmas Haare an sie aus. Sie sind dunkelblond. Emma trägt fast immer eine weite Kreppmütze. Ich verfüttere die Mütze an das Gedächtnis. Auch ihre Holzpantinen stopfe ich hinein. Ihre Hände, die Gummihandschuhe an ihren Händen, den grünen Kittel, die Gummischürze, die sie beim Putzen trägt, ihre Stimme, ihren Blick, ihren Namen. Emma. Buchstabe für Buchstabe. Emma verhält sich so, als würden wir uns schon lange kennen. Das macht mich froh. Ich will mich nicht in Emma verlieben. Es ist etwas Unnatürliches daran, wenn der Patient sich in die Krankenschwester verliebt. Nur weil es keine Auswahl gibt. Aber wen soll ich sonst lieben? Hätte Emma keinen Körper, wäre sie ein nacktes Gehirn. Würden wir uns dann vereinigen können? Nicht körperlich, aber wir könnten im selben Wasser wohnen. Zwei Delfine, die in den Sonnenreflexen spielen. Den ganzen Abend lege ich da und übe, was ich zu Emma sagen möchte. Wenn ich sie für mich habe, werde ich flüstern, schlüpf zu mir herein. Ich wünschte, ich wäre eine Meeresschildkröte, so groß wie ein dicker Stein, so kräftig, dass Emma nackt auf meinem Rücken reiten könnte, ohne weggespült zu werden. Rein anatomisch habe ich bereits eine gewisse Ähnlichkeit mit einer Meeresschildkröte. Ein stromlinienförmiger Klumpen mit hohem Rücken und einer kleinen Kugel vorneweg, die an ihrem Stiel pendelt. Die Ohren werden mit der Zeit bestimmt immer mehr den Schaufeln der Schildkröte gleichen. Ich möchte, dass wir uns im stillen Ozean niederlassen, in einer Lagune auf den Malediven oder Seychellen. Die Nächte verbringen wir in einer geeigneten Korallengrotte. Emma kann auf einem Klippenabsatz schlafen, während ich im Wasser darunter vor Anker gehe. Die Tage verbringen wir mit Sporttauchen. Mit ihr auf dem Rücken durchsuche ich den Sand und die versunkenen Städte nach spanischen Dukaten. Es ist Nacht. Ich kann nicht schlafen. Ich döse tagsüber so viel, dass ich meinen nächtlichen Schlaf sabotiere. Vielleicht sollte ich darum bitten, dass man mir etwas für die Nacht gibt. Aber wen soll ich bitten? Jetzt passiert etwas. Ich würde gern die Augen schließen, den Kopf schütteln, meine Augenbrauen mit den Fingerspitzen massieren und mich dann in den Arm kneifen. Träume ich? Stimmt etwas nicht mit meiner Nährlösung? Aber es ist kein Traum. Was ich sehe, hat Konsistenz in Zeit und Raum. Rund ein Dutzend große weiße Ratten sind dabei, das Labor zu besetzen. Irgendjemand hat einen Käfig nicht ordentlich verschlossen. Es zuckt in den Beinen, die ich nicht mehr habe. Im nächsten Moment bin ich wie gelähmt. Eine Ratte setzt sich im Abstand von etwa 10 Zentimetern vor mich hin und putzt mit niedlichen Marzipanpfoten energisch ihre Schnauze. Dann starrt sie mich an, den Mund halb offen und die Pfoten leicht erhoben. Ich spüre, wie eine Erschütterung sich in der Flüssigkeit fortpflanzt. Etwas bewegt sich auf dem Dach des Aquariums. Die Ratte vor mir schaut nach oben und kratzt mit beiden Pfoten in der leeren Luft. Haben sie mich entdeckt? Was werden sie anfangen? Die anderen herbeirufen oder mich für sich behalten? Nur noch einen Wunsch habe ich, dass sie die elektrische Leitung zernagen, damit sich mein Inneres verdunkelt, bevor sie mich fressen. Mit einem brutalen Platschen werde ich zur Seite gestoßen. Ich habe im Aquarium Gesellschaft bekommen. Zum ersten Mal bin ich einem lebenden Wesen so nahe, dass es mich berühren kann. Ich spüre einen Peitschenhieb über einem Ohr und sehe im nächsten Moment eine Ratte mit herabhängendem Unterkörper über mich hinwegschwimmen. Ihr Schwanz peitscht. Die Ratte wirkt verwirrt. Sie kratzt am Glas, wendet und taucht. Mit aufgeblasenen Backen und zusammengekniffenen Nüstern starrt sie mir genau ins Auge. Ich darf keine Angst bekommen. Ich darf keine... Doch. Vielleicht falle ich für einige Sekunden in Ohnmacht. Oder ich bin nur seekrank. Als ich wieder zu Bewusstsein komme, steht vor mir ein Nachtwächter mit einer durchnässten Ratte in der Hand. Nach einer halben Stunde treffen die Dozentin und der Medizinstudent ein. Der Nachtwächter hat unterdessen noch einige weitere Ratten eingefangen. Jetzt beginnt eine systematische Jagd. Ich beruhige mich allmählich. Sie sind gründlich wie Zollbeamte. Sie bereiten irgendetwas vor. Den ganzen Vormittag über haben sie an der hinteren Wand herumhantiert. Der Medizinstudent war ganz in seinem Element. Sie haben 4 Oszillographen geeicht und ausprobiert. Jetzt machen die Elektriker, 2 junge Burschen um die 18, gerade Pause. Sie sitzen jeder auf seiner Leiter, vespern Butterbrot mit beidseitig gebratenem Ei und glotzen mich an. Zwischen den Bissen reden sie über mich. Der eine sagt, das sei ja sehr interessant. Der andere ist empört. Er will seinem Gemeindepfarrer daheim von mir erzählen. Der erste erinnert ihn an die Schweigepflicht. Aber das ist dem anderen egal. Schließlich kann die Kirche nicht zulassen, dass man ein menschliches Gehirn in ein Wasserglas verwahrt und es am Leben erhält. Das muss gegen die Natur sein. Vieles sei gegen die Natur, sagt der erste Elektriker. Aber es müsse eine Grenze geben, bekommt er zur Antwort. Einige Stunden später kommen der Professor und meine Psychiaterin. Aber sie nehmen nicht die geringste Notiz von mir. Sie fragen und schauen, deuten und befingern, blättern in Tabellen und diskutieren. Leute rollen einen großen Aluminiumzylinder mit der Öffnung nach oben herein. Er rotiert wie ein Zementmischer. Außerdem raucht es aus dem Zylinder. Ein schwerer, weißer Kohlensäurerauch, der sich ihnen wie eine Brautschleppe um die Füße kringelt. Ein Techniker kommt mit einem weißen Kasten angekeucht, den ich als EEG-Apparat wiedererkenne. Endlich scheinen sie fertig zu sein. Der Professor steckt die Hände in den Zylinder, er hebt etwas heraus, das die Form eines Straußeneis hat. Die ganze Nacht ist das Team am Werk. Einige dürfen kurz nach Mitternacht nach Hause gehen, aber der Professor, die Psychiaterin und der Student bleiben da. Kurz vor 4 tritt offenbar eine Krise ein. Der Student muss nach dem Operationspersonal läuten, das nach ein paar Minuten hereinstürmt, die Gesichter vom Schlaf verquollen und hektisch die Hände massierend, um wieder Gefühl hineinzukriegen. Nach etwa einer Stunde hat sich die Lage stabilisiert. Der Student holt Kaffee und die Psychiaterin hat eine Kamera mit Blitzlicht hervorgekramt. Sie macht mehrere Aufnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln. Plötzlich dreht sie sich um und feuert auch auf mich einen Blitz ab. Das Licht trifft mein Auge wie ein Peitschenhieb und macht es leer und weiß. Es dauert mehrere Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, bevor ich wieder sehen kann. Da sind sie gegangen. Draußen beginnt das Morgengrauen. Das Straußenei im Aquarium gegenüber ist nicht mehr weiß. Es ist gelbgrau und längs der Mittellinie gespalten. Alles ist still. Und die verschiedenen Kurven der Oszillographen wogen träge wie ein stehender Aar in einem langsamen Strom. Ich fixiere den Neuankömmling. Es ist, als sähe ich mich selbst im Spiegel. Links unten am Aquarium klebt ein breiter rosa Leukoplaststreifen und darauf steht mit Filzschreiber geschrieben Omega. Jetzt sind wir also 2 Gehirne. Man darf vielleicht nicht allzu übersteigerte Hoffnungen auf Omega setzen, aber man kann feststellen, wir sind zu zweit. Erst jetzt wage ich mir, meine Befürchtungen einzugestehen. Ich habe Omega als meinen Nachfolger betrachtet. Ich habe geglaubt, man hielte mich für einen Versager. Sobald man gesehen hätte, dass Omega sich erholt hat, hätte man sich meiner entledigt. Denn wo sonst sind Alpha, Beta, Gamma und so weiter geblieben? Diese ganze Serie von Gehirnen, die hier gelegen hat, seit wie langer Zeit? Jahren, Jahrzehnten? Ich werde mir Omega vorknöpfen. Wir müssen zwei Dinge tun. Zusammenhalten, aber trotzdem mit unseren Arbeitgebern kooperieren. Wir müssen uns durch unsere Fähigkeiten Respekt verschaffen. Wir müssen uns unentbehrlich machen. Keiner wird uns etwas tun, solange man uns braucht. Und wir werden mit Freude kooperieren. Es nützt niemandem, wenn wir hier liegen und nur das Notwendigste herauslassen. Im Gegenteil, wir werden sie im Sturm erobern. Es ist doch nicht gesagt, dass wir es sind, die sich auf lange Sicht unterwerfen. Wir können hier die Herren werden, zwar abhängig von unseren Bediensteten, aber trotzdem die, die entscheiden. Der Sieg des Menschen über andere Tierarten beruht ja auf seiner überlegenen Intelligenz, und seine Herrschaft währt nur so lange, wie er diesen Vorsprung halten kann. Als Art sind Omega und ich dem Menschen überlegen. Heute ist eine verstärkte Visite da. Doch sie wird nicht wie üblich vom Professor angeführt. Vor dem Professor, der Psychiaterin und einer unbekannten Person schreitet ein kräftiger, glatzköpfiger Mann, der Würde ausstrahlt. Sein polierter, sommersprossiger Schädel ist von dünnem, abstehendem Engelshaar umrahmt. Er ist alt, mindestens 70. Das Gesicht ist schwer, die Augenlider dick wie Lippen. Die Gruppe bleibt einige Meter vor uns stehen. Der Professor zeigt Röntgenbilder. Jetzt blättern sie in einer Krankengeschichte. Sie schauen sich auch lange EEG-Kurven an und gehen vielfarbige Zettel mit Laborberichten durch. Dann brechen plötzlich alle auf, bis auf die vierte Person, einen jüngeren Mann mit einem Stethoskop in der Brusttasche. Auf die Frage, wer er sei, erfahre ich, dass er Narkosearzt ist und der andere, der würdige Onkel, der beste Neurochirurg der Welt. Doch als ich wissen will, ob sie Omega-Antennen einoperieren wollen, gibt er keine Antwort. Stattdessen saugt er etwas Wasser mit einer Pipette an, hält sie gegen das Fensterlicht und kneift die Augen zusammen. Es besteht kein Zweifel, sie bereiten einen Eingriff vor. Ich tippe noch immer auf eine Antennenoperation. Es wäre folgerichtig, wenn sie Omega dasselbe Programm durchlaufen ließen wie mich. Ich wäre weniger einsam, wenn ich mit Omega reden könnte. Wochenlang haben wir kein Wort miteinander gesprochen. Jetzt lässt der Narkosearzt das Wasser in Omegas Aquarium ablaufen. Als Omega sich auf den Boden legt und das Wasser um ihn versickert, ändert er seine Form. Er wird von seinem eigenen Gewicht plattgedrückt. Seine Ähnlichkeit mit einem Ei verschwindet. Stattdessen erinnert er an einen aufgeblasenen Plattfisch. Das Operationspersonal schiebt einen hohen Wagen herein. Omega wird vorsichtig auf den Wagen gehoben. Sie rollen ihn hinaus. Der Narkosearzt folgt in ihrem Kielwasser. Plötzlich kommt das Operationsteam mit dem Wagen wieder ins Blickfeld. Sind Sie mit Omega schon fertig? Das wäre ein neuer Weltrekord. Schafft der träge alte Mann tatsächlich eine Antennenoperation in 5 Minuten? Oder ist irgendetwas passiert? Ist dem Patienten plötzlich übel geworden? Der Narkosearzt ist auch wieder da. Omega ist wahrscheinlich noch eingeschläfert und man muss die größte Vorsicht walten lassen, wenn man ihn ins Aquarium zurücklegt. Aber der Narkosearzt dreht dem Wagen den Rücken zu. Stattdessen beugt er sich über mich und lässt auch mein Wasser ab. Ich sinke wie zwischen den steilen Wänden einer Schleuse. Bevor mein Auge vom Gewicht des Großherrns eingeklemmt wird, sehe ich, dass der Wagen leer ist. Omega wird nicht zurückgebracht. Diesmal bin ich dran. Guten Abend, Cortex. Können wir einander hören? Gut. Lies mal, was auf diesem Pappschild steht. Cortex. Richtig. Gut. Dein neuer Name ist Cortex. Unser neuer Name ist Cortex. Alles ist über Erwarten gut verlaufen. Ich will eine kurze Zusammenfassung geben. Die Operation, die gestern stattfand, ging wie geschmiert. Sie dauerte knapp die Hälfte der berechneten 18 Stunden. Eine fabelhafte Leistung, Cortex. Alle Werte sind in Ordnung. Wie ist es mit dem Sichtfeld? Doch wohl kein Doppelsehen. Überhaupt nicht. Gut. Tatsächlich hatten wir damit gerechnet, dass es seine Zeit dauern würde. Eine so rasche Heilung habe ich noch nie erlebt. Sag noch mal den neuen Namen, nur zur Kontrolle. Cortex. Cortex bedeutet Rinde, Gehirnrinde. Pfiffig, wie? Wir haben es uns selbst ausgedacht. Wie fühlen wir uns? Traurig oder froh? Wir verstehen die Frage nicht. Gut. Wir sehen es ja auch an den registrierten Werten. Wo sind wir stehen geblieben? Ach ja, die Zusammenfassung. Tja, was soll ich sagen? Wir haben euch ganz einfach zusammengenäht. Zuerst haben wir euch geteilt, die beiden Hemisphären getrennt. Dann nahmen wir Ys linke Hälfte und nähten sie mit Omegas rechter Hälfte zusammen. Und da Omega Linkshänder ist, hatte seine rechte Hälfte die Funktion einer linken. Jetzt haben wir zwei linke Hälften. Zum ersten Mal in der Geschichte der Wissenschaft. Ich kann dir sagen, unser größtes Problem bisher war, einen linkshändigen Spender zu finden. Da muss man schon unheimlich Glück haben. Cortex, wenn ich ganz ehrlich bin, du erschreckst mich fast. Zu wem rede ich eigentlich? Ein verdoppelter Intellekt ohne Gefühle. Da kriegt man ja eine richtige Gänsehaut. Ich bin nachher zu einem kleinen Essen mit dem Vorstand eingeladen. Es klappt schon, Cortex. Das erste Mal in der Geschichte der Neurophysiologie. Die Finanzierungschecks werden den Briefkasten überschwemmen wie Weihnachtskarten. Wundert dich irgendetwas? Die Frage ist irrelevant. Die Antwort ist nein. Du klingst wie ein vorprogrammierter Computer mit genormten Fragen und Antworten. Aber vergiss ja nicht, Cortex. Du bist kein Computer. Du bist etwas viel Komplizierteres. Ein funktionierender Doppelintellekt. Hast du einen Wunsch? Nein. Blöde Frage. Stattdessen sage ich, kann ich irgendetwas für dich tun? Wir möchten ein Schachspiel haben. Ein Schachspiel? Soll es eins mit Computer sein oder ein altes mit Holzfiguren? Mit Holzfiguren können wir nicht ziehen. Wir wollen ein modernes mit Feldern, die an- und ausgehen. Mit Computer? Was sollen wir mit einem Computer? Wir haben doch uns. Lachend macht er eine Notiz. Dann streckt er den Arm aus, wie um Hände zu schütteln, hält aber inne und nimmt sich selbst an der Hand. Mit feierlicher Miene gibt er sich selbst einen kurzen, festen Handschlag. Eine Frau setzt sich in den Sessel schräg gegenüber. Es ist Emma. Wir wissen alles über sie. Es ist lange her, dass sie hier aufgehört hat. Die Arbeit hat bei ihr psychische Störungen verursacht. Ich lerne es nie, sagt Emma. Ich will immer noch Y oder Omega sagen. Sag, was du willst. Wir wissen jedenfalls, wen du meinst. Ja, ich wollte dich fragen, Y, ob du nicht vielleicht Lust hättest, mit mir zu kommen. Wir werden hier gebraucht. Es könnte einmal ein Ende nehmen. Was bedeutet dein Angebot konkret? Ich arbeite jetzt auf einer Pflegestation. Die meisten dort haben schon viele Jahre im Respirator gelegen. Ich dachte, dass... Wir dorthin ziehen sollten. Warum? Jemand muss euch schließlich betreuen, wenn es hier zu Ende ist. Ich möchte mich um euch kümmern. Ich will nicht, dass es euch ergeht wie euren rechten Hälften, die übrig blieben, als man euch zusammennähte. Sie haben eure rechten Hälften auch zusammengenäht. Wusstet ihr das? Warum sollten wir das nicht wissen? Dann wisst ihr auch, dass ihr... Ich meine, eure andere Hälfte, der Stanford University in Kalifornien gestiftet wurde. Für ein Labor zur Erforschung der Schizophrenie. Sie erproben alle möglichen Medikamente und Behandlungsmethoden an eurem Zwilling, Oder wie soll ich es nennen? Es ist kein Zwilling. Wir haben nichts mehr gemeinsam. Wir sind Cortex. Die anderen, die Rechten, heißen Id. Und das bedeutet Unterbewusstsein. Wir haben einen kurzen Bericht vom Professor bekommen. Id sieht aus wie eine Amöbe. Ich will nicht, dass man euch irgendeinem Versuchslabor vermacht, wenn ihr hier nicht mehr gebraucht werdet. Warum nicht? Das wäre vielleicht interessant für uns. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht, während der Mund lächelt. Wir wissen, was das bedeutet. Sie ist traurig, möchte uns aber nicht beunruhigen. Aber sobald wir versuchen, uns vorzustellen, was Emma empfindet, wie es ihr geht, werden wir sofort schläfrig. Wenn man sich nicht zu engagieren vermag, bleibt nur der Schlaf im weitesten Sinn. Mit Schlaf füllen wir unsere wegamputierten Bereiche aus. Wir wachen davon auf, dass sie dasteht und schreit: Früher habe ich dich geliebt, Y. Sie lässt sich auf den Stuhl fallen, das Gesicht in den Händen. Wieder überkommt uns ein unwiderstehliches Schlafbedürfnis. Wenn wir müde werden, kippen wir automatisch nach hinten, sodass der Blick sich an die Decke richtet. Ich liebe euch, obwohl ihr keine Möglichkeit mehr habt, zu verstehen, was ich meine. Unterschätze uns nicht. Wir verstehen schon. Wir verstehen alles. Ungefähr wie ein erfahrener Arzt seine Patienten versteht. Aber verlange nicht von uns, dass wir auch weinen sollen. Emma hält eine Hand vors Gesicht. Mit der anderen streicht sie behutsam über die Glasscheibe. Die Müdigkeit überfällt uns wieder, als hätte jemand zerstoßenes Eis in unsere Gehirnfurchen gestreut. Aber dann blinkt das grüne Licht neben der Glasluke. Sie gleitet auf und mit kräftigen Ohrenschlägen rudern wir in das System hinein. Die einzelnen Fötusgenerationen werden nicht nach dem griechischen Alphabet benannt. In der lateinischen Reihenfolge heißen sie A, B, C etc. Die Prägung geht so vor sich, dass wir uns hinter das abgedeckte Fötusgehirn legen und dann langsam mit unserer Schleppe von Gehirnnerven darüber steigen. Auf einen Uneingeweihten wirkt es wahrscheinlich wie ein Paarungsakt. Die 14-Wochen-Blöcke sind zuerst auf 12 und neuerdings auf 9 herabgesetzt worden. Auch die Inspektionen sind seltener geworden, was uns allerdings nicht stört. Wir arbeiten am liebsten. Als wir den Behälter J2 verlassen, erleben wir noch eine Veränderung. J3 ist leer. Das hat es bisher noch nie gegeben. Die Fötusse haben immer in einer Reihe gelegen. Ist einer davon gestorben, so wurde er sofort durch eine Reserve ersetzt. Jetzt aber nicht. Wir liegen in dem leeren Behälter und schauen. Später bekommen wir Anweisung, die Schleuse nach J5 zu passieren. Zuerst erscheint uns der Behälter leer. Dann entdecken wir, dass der Körper des Fötus noch da hängt, das Gehirn aber fehlt. Wir lösen sofort den Alarm aus. Es ist eine reine Sicherheitsmaßnahme. Sie würden kaum einen toten Körper hier lassen. Aber wenn er tot ist, müssen wir sofort hier weg. Die wenigen Male, die es bisher Alarm gegeben hat, war das Personal innerhalb von 30 Sekunden da. Jetzt dauert es 18 Minuten, bis jemand sich bequemt, die nächste Schleuse zu öffnen. Was hat das zu bedeuten? Ein technischer Fehler oder ein personeller Fehler? Wir schwimmen in den Transportschacht ein, der uns zu J1 zurückführt. J1 ist leer. Vorletzte Woche war hier noch alles normal. Wir gehen davon aus, dass J1 gestorben ist, ein Blindgänger, wie man hier sagt. Wir geben das Signal, um nach J2 weitergeschleust zu werden. Das geschieht wie üblich. Aber J2 ist leer. Es sind nicht mehr als 10 Stunden vergangen, seit wir zuletzt hier waren. Das ist die kürzeste Umlaufzeit, die wir je erlebt haben. Sofort weiter nach J3, der leer ist, wie wir wissen. In J4 hängt der Fötus ohne Gehirn, wie ein bleicher Weizenkeim. Wieder lösen wir den Alarm aus. Diesmal dauert es die ganze Nacht, bevor man uns bemerkt. Früh am Morgen wird der Deckel des Behälters J4 abgehoben und wir werden von einer Person im Laufschritt zur Garage zurückgebracht, das heißt in unser Erholungsaquarium im kleinen Labor. Unsanft wirft man uns ins Aquarium. Er ist sichtlich gealtert. Wir haben den Professor als einen vitalen 60-Jährigen in Erinnerung. Jetzt ist er gelb und abgemagert. Früher hat er sich während der Visite selten hingesetzt. Jetzt sitzt er gebeugt auf einem Hocker. Warum dürfen wir nicht mehr arbeiten? Ich mag nicht darüber reden. Am liebsten hätte ich das Cello mitgenommen und dir etwas vorgespielt. Aber das hat ja keinen Sinn, denn du hast ja keine... Keine rechte Gehirnhälfte, nein. Tut mir leid, Cortex. Mit der Fötusprägung ist es vorbei. Die Technik hat uns überholt. Die Prägung hat sich als unsinnig teuer erwiesen. Ja, wir haben es so lange wie möglich probiert. Wir nahmen immer jüngere Fötusse, verkürzten die Perioden immer mehr. Die Finanzexperten zwangen uns dazu. Aber das konnte nur eins zur Folge haben. Die Qualität der Produkte sank. Sind wir veraltet? Die Entwicklung hat dich überrannt. Die Zellforschung und die Gentechnik haben ihren großen Durchbruch gehabt. Die Funktionen, für die wir bisher ein ganzes Gehirn benötigt haben, können aus einer sogenannten Honigwabe gewonnen werden. Einem Film mit komprimierten Zellen, der nicht größer als ein Fingernagel zu sein braucht, um die gleiche Kapazität zu enthalten wie du. Aber immerhin haben wir doch eine Kapazität von 2 mal 600 IQ. Ja. Aber eine Wabe, die nicht größer ist als eine Briefmarke, kommt auf 1500 IQ. Und für Infektionen sind sie auch nicht anfällig. Viren und Bakterien mögen keine Zellulose. Eine kleine Wabe kostet nicht mehr als eine Zündkerze. Und wer repariert schon eine Zündkerze? Nein, Cortex. Unsere Glanzzeit war intensiv, aber kurz. So ist das Leben. Ich selbst bin nicht verbittert, bald werde ich ja pensioniert. Aber traurig ist es für die altgedienten Kräfte hier, die man nicht umschulen kann. Sollen wir auch umgeschult werden? Nein, Cortex, dich lassen wir zufrieden. Nein, ich habe ein besseres Angebot. Mir ist nämlich etwas gelungen, was ich nicht für möglich gehalten habe. Erinnerst du dich, dass ich dir einmal davon erzählt habe, Y, von der größten Ehre, die einem Gehirnforscher zuteil werden kann? Erinnerst du dich an Paul Broca? An unserem Gedächtnis ist nichts auszusetzen. Dann brauche ich nicht die ganze Geschichte nochmal zu wiederholen. Es war natürlich ein alberner Traum, dass ich es wert wäre, einen Platz im selben Regal wie Broccas Gehirn zu bekommen. Du darfst mich nicht auslachen. Jeder Mensch hat das Recht zu träumen. Werden wir nach Paris fahren? Du wirst nach Paris fahren. Schon heute Abend fliegen du und ich nach Paris und fahren direkt zum Musée de l'Homme. Es wird eine kurze Zeremonie stattfinden, wenn du den Platz neben Broca einnimmst. Immerhin bist du das erste frei existierende Menschengehirn auf der Welt. Aber wenn es schon hier langweilig ist, wie wird es dann erst im Musée de l'Homme? Langweilig? Auf demselben Regal wie Broca? Ich würde... Nein. Doch, ich bin eifersüchtig. Warum sollte ich das nicht zugeben? Jeder Forscher, jeder Mensch möchte schließlich unsterblich sein. Es lässt sich nicht leugnen. Aber man wird mich vergessen. Wenn ich tot bin, kann ich nur hoffen, dass meine Schriften in den medizinischen Bibliotheken in aller Welt weiterleben. Wusstest du, dass sie angefangen haben, auszumisten? Aus Kostengründen. Nur was man für die zukünftige Forschung benötigt, behält man. Das ist übrigens ein Tätigkeitsfeld für die Honigwaben. Eine Wabe durchforstet eine Bibliothek in wenigen Wochen. Das meiste landet auf dem Müllhaufen. Wir haben kein Gefühl für die Unsterblichkeit. Rein intellektuell verstehen wir natürlich, was das ist. Doch wir sind durch keinerlei gefühlsmäßige Bestrebungen belastet. Wir überlassen dir gern unseren Platz. Danke. Wie aufmerksam von dir. Aber das ist ausgeschlossen. Das Museum hat dich schriftlich akzeptiert, nicht mich. Die Franzosen würden ungern einen ausländischen Forscher neben Broca aufnehmen. Du bist es, der neben Broca in Formalin liegen wird. In Formalin? Broca liegt in Formalin. Dann können wir nicht unser eigenes Aquarium mitnehmen? Mit dem Tauchsieder und der Sauerstoffpumpe? Wer wird uns füttern? Keine Sorge. Das Museum hat seine Schätze hoch versichert. Wenn man uns in Formalin legt, sterben wir ab? Lass uns lieber sagen, dass du in eine andere Existenzform übergehst. Was wissen wir eigentlich über das Leben nach dem Tode? Was wissen wir davon, was vielleicht in Paul Broccas Gehirn vorgeht, obwohl es in Formalin liegt? Ich hoffe, er liegt da und lächelt uns an, obwohl wir es nicht erkennen. Wir empfinden nichts angesichts des Todes. Gut. Ich habe keine falsche Sentimentalität erwartet. Um unsterblich zu werden, muss man ja tatsächlich erst einmal, tot sein. Er winkt mit seiner gelben, knochigen Greisenhand und steht auf. Er beugt sich über das Aquarium. Was geschieht, wenn die Lampe unter der Schädeldecke erlischt? Wird es stockfinster? Oder wird es... Wir brachten Stielauge von Per Christian Jersild. Hörspielfassung Christine Klinger und Per Christian Jersild. Aus dem Schwedischen von Verena Reiche. Die Rollen und ihre Darsteller waren Stielauge, Wolfram Berger, Schwester Emma, Susanne Benzin, Professor Horst Warning, Musik Peter Schaller, Regie Franziskus Abgottsporn. Produktion Schweizer Radio DRS, Studio Zürich 1987.